die mit den vielen jungen Opel-Modellen und ihr Experte für LKW- und PKW-Reparaturen aller Marken. www.opelsteiger.de. Hallo Autofahrer, A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen dem Dreieck Karlsruhe und Pforzheim West. 10 Kilometer Stau mittlerweile und A5 Richtung Karlsruhe zwischen Bühl und Rastatt ein Unfall. Die mittlere Spur ist blockiert. 3 Kilometer Stau. Blitzer stehen in Baden-Baden in der Rheinstraße und auf der B33 zwischen Steinach und Biberach und auf der B28 Obnau Richtung Bad Griesbach, Höhe St. Anna. Hitradio Ohr! Hitradio Ohr, einfach näher dran. Einfach näher dran. Also alle mal herhören. Es ist sehr ernst. Ladies and Gentlemen, wir haben ernste Probleme. Einen Wurf des Schreckens. Eine Party der Panik. Den gepflegten Blondinenwitz. Willkommen, liebe Freunde, euer Albtraum beginnt! Das ist Charlie's Music. Okay, man, are you ready to go? I'm ready to go. Now, come on, now crank this motherfucker up. Move your body! Baseline. young people, we'd like to point out that there is a dance floor here. Wir sind gleich wieder da. Ab morgen, Kinder, wird's was geben. Ab morgen werde ich mich freuen. Papa, morgen ist noch nicht Bescherung. Doch. Morgen ab 8 Uhr feiert eBay die Bescherung vor der Bescherung. Mit den schönsten Geschenkideen zu fantastischen Preisen. Zum Beispiel der Lego-Technik Schwerlastkran für nur 149,99 Euro. Nur bei eBay. Hitradio Ohr sucht den Supertrainer. Wer ist der coolste Coach der Ortenau? Euer Trainer ist cholerisch. Eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Besonders Witzig. Jungs, ich möchte bitte, dass ihr mich befruchtet. Oder sensibel. Die Leute haben sich jetzt wirklich ein zweites Loch in alle Wellen gefreut. Mailt an studio@hitradio-ohr.de und erzählt uns, warum ihr den Supertrainer der Ortenau habt. Gewinnt eine komplette Taschenausstattung in euren Vereinsfarben von Gelfert Sport für eure Mannschaft und einen Hitradio-Ohr-DJ für eure Weihnachtsfeier. Hitradio Ohr sucht den Supertrainer. Groß, größer, XXL! In diesem Jahr wird alles anders. Die Pistengaudi XXL ist da. Das wird der absolute Hasenwahnsinn. Vom 6. bis zum 15. Dezember gibt's das Pistengaudi XXL Saisonopening in Galtür. Party an zwei Wochenenden. XXL-Hasen können die ganze Woche buchen. 40 Kilometer Pisten, heiße Partys und die legendäre Weinprobe in der Gondel warten auf uns. Jetzt buchen auf www.hitradio-ohr.de. Wieder mit dabei? Viel Frische mit Vivil. Im Bus, auf der Party, auf der Piste. Jetzt gibt's das Opel Blitz Vorteilspaket. Keine Anzahlung, keine Zinsen, günstige Versicherung. Und nur für kurze Zeit die attraktive Eintauschprämie für alle Opel. Zum Beispiel beim Kauf eines Opel Astra mit bis zu 3.000 Euro über Schwacke. Aber nur bis 7. Dezember bei Ihrem teilnehmenden Opel-Partner. So, jetzt passt mal auf. Maximum Clubbing. Die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, haust die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Ja, da haust du doch einen Stopsel aus. Da sag ich dir nichts mehr. Gell, da schaust du mal selber hin zum Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Da sperrst du es auf, deine Waschel. Die Pisten-Gaudi XXL. Der absolute Hasenwahnsinn. Jetzt buchen auf hitradioohr.de. Mit dabei Forstschutz, der neue Partylikör von Schnaps for Fun. Da wird dir warm ums Herz. Das wird die spannendste Fußballwoche des Jahres. Morgen Abend empfängt Dortmund die Bayern zum absoluten Spitzenspiel. Wahnsinn, was hier abgeht! Und am Dienstag kämpfen Dortmund und Schalke um den Einzug ins Achtelfinale der UEFA Champions League. Diese geballte Ladung Fußball siehst du nur mit Sky. Jetzt für 24,90 Euro auf sky.de/live. Du willst es doch auch. Sky. Manchmal brauche ich einfach was anderes. Etwas, was ich vorher noch nicht hatte. Das kann dann gerne mal rot sein, blond, schwarz oder auch exotisch. Und deshalb empfehle ich allen, die mal was anderes wollen, den FKK-Club Lancelot. Der beste Erotik-Club der Region. In Offenburg-Elgersweier, Industriestraße. fkk-lancelot.com. FKK-Club Lancelot. Vin fils sexy t'attendent tous les jours au Club Lancelot Offenbourg, zone industrielle Elgersweiler, sur internet fkk-lancelot.com. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, wir haben wieder Freitag. Freitag ist Codex-Tag. Just another ladies' night heißt heute. Just another ladies' night. Die Ladies werden ganz zuvorkommend behandelt, ganz klar. Und bekommen bis 22.30 Uhr Einlass 20 Euro Freiverzehr, bis 23.30 Uhr noch 10 und bis 24, also 0 Uhr, noch 5 Euro Freiverzehr. Ja, was will die Dame noch mehr? Heute Freitag, Codex. Und morgen Samstag heißt es wieder elektronische Musik. Und zwar ein ganz bekannter Mike Feit. Feit, ja, ihr habt richtig gehört. Tony Rios, Dennis Green, Codex Club in Aachen. Alexander Zirkel, Erik Davids, DJ Pace und Südrausch. Alle, die sind am Start morgen Samstag. Einlass ab 18. Und dann eine Woche später, das ist der Hammer. Die Hardcore Days. Die Hardcore Days. An die 25 DJs auf zwei Tagen verteilt. Riesendeko. jede Menge Aktionen. Codex-Club.de. Codex Club in Aachen. Wow! Am Freitag, den 29. Also heute in einer Woche. Da ist unter anderem VIP-Gast Michaela Schäfer. Ja, das ist die, genau. Und die wird da sein. Bekannt durch TV, Radio, Werbung und weiß der Geier noch alles. Ihr wisst Bescheid. Club in Aachen. Wow. Welcome to the modern world. It began in the future. Bring the noise! Stop New York! Die Leidenschaft noch gewaltiger. Noch härter. You non-stop music. Willkommen nach Schwärmer. Seid ihr bereit? Möge die Party beginnen. Sendezentrum Kanal 0 Durchblick. Macht euch jetzt bereit für die volle Ladung Power. Nachtschwärmer Spezial mit Charlie 2000. Mach du jetzt bloß keine Hektik. Yeah. Setz dich in dein Sofa rein. Hast du Bock auf geile Musik? Yeah. Dann schalt dein Radio endlich ein. Na na na. Charlie 2000, komm gut, gut, gut, gut. Wow, göttlich. Was sagt ihr dazu, hä? Human League und Lady Gaga. Herzlich willkommen nach Schwemme. Hier geht's wieder ins Wochenende. Und da steigen noch andere Veranstaltungen. Ich nenne mich zuerst hier. Morgen ist der liebe Charlie in Rastatt-Blittersdorf im Ankersaal. Gasthaus zum Anker, aber es ist ein großer Saal, ja? Für Ortsfremde immer Richtung Rhein fahren, letztes Haus rechts. Und zwar DJ Andy mit Charlie 2000 oder VS Charlie 2000. Giganten der 80er heißt das, die Veranstaltung. Giganten der 80er. Und Kollege Uwe Carsten ist heute Abend Emilien Haslach. Überschrift Lecken, Beißen, Schlucken. Tequila Bar Party. Hip-Hop, Elektro, Party, Classics ab 22 Uhr. Und morgen Samstag, die Fete in Alt-Neuried, Altenheim. Tom und Andy, Heinz Ketchup, Backslash Events. In der Herbert-Adam-Halle. Und ich kann leider nicht da sein, die machen extra eine Charlie 2000-Runde, weil früher war ich ja in Altenheim ohne Ende. Da bin ich mal gespannt, was die alles spielen. Vielleicht erzählt es mir jemand. Freitagabend. Das ist ja ein Albtraum. Ay caramba. Herrlich schräg und voll abgefahren. Wow, total durchgedreht. Das Verrückteste. Riesig, gewaltig, dreidimensional. Ich laufe mich gerade warm hier. Weep. Wie heißt das? Was ist das? Oder wer ist das? Ladies and gentlemen, dancing music played here tonight. Now, back to the party. Mann, Mann, ha, Safritur und AC/DC. Nachtschwärmer, hier ist Al Bundy. Al, überfall mich nicht so. Bin ja ganz erschrocken. Mann, Mann, wo kommst du her? Wie gesagt, letzte Woche habe ich schon gemeint, wenn jetzt der Weihnachtsmarkt dann beginnt, oh je, da werde ich wieder was erleben hier. Gehirnmasse keine? Anlagen keine? Nutzen auch keine? Heck, sieh her und sag Hallo zum überflüssigsten Wesen der ganzen Welt. Echt, Charlie. Irgendwie bist du noch derselbe komische Arbeitslose, der du warst, als diese Schuhe und das Hemd in Mode waren. Danke, Bundy. Ist das wieder toll hier, ja? Heute Abend, Bombenstimmen. Schneller, spannender, gnadenlos. Geht voll ab. Willst du mit mir Drogen nehmen, dann wird es rote Rosen regnen. Ich hab's in einer Soap gesehen. Willst du mit mir Drogen nehmen? Komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Denn ein Wrack ist ein Ort, an dem ein Schatz Berggipfel. Du musst dann sagen, keiner kennt unseren Schmerz dick. Wir sammeln erstmal fröhliche Kids-Sonntage für die hituntermalte Schnittmontage. Komm schon, das wird romantisch, wenn ich dich halte, damit du nicht auf den Klorad brichst. Dann verdienen wir ein Kerzenpaket für die erste WG auf dem Herren-WC. Eine herzliche Szene, weil es passt. Und ich falle auf die Knie und hole aus meiner Jacke eine kleine Schachtel, du weißt. Und dann brauchen wir epische Fights, wer das lausige Age kriegt. Zuschauer, rauchende Babys, die werden nicht verwirrt, die müssen fertig so belöffeln und die Spiele mit vom Körperbau entfernen. Puppenköpfen, du wirst raus, der Klischeehafter Flucht in ein Land. Auch nur dann sowas wie, hey, Grund, spiel die Hände. Du wirst mit den Kindern nirgendwo hinfahren. Ich werd dich mit der Axt durch dein Labyrinth jagen. Im Winter, weil ich das Bild feier. Mach unser Leben filmreifer als Til Schweiger. Als an Action, Drama und Comedy. Also was sagst du, Mon Chéri? Willst du mit mir Drogen nehmen? Da wird es rote Rosen regnen. Und im Kino für die Show zu stehen. Schatz, Schlummer, komm, wir gehen. just rest. You will find me in the place I know the best. Dance and shout then, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be coming back soon. Und Paul Kalkbrenner. 19.39 Uhr, willkommen nach schon mal am Freitagabend hier. Die doofe Witze-Ecke. Ja, die erste für heute. Richter zur Angeklagten. Ihr Alter? Angeklagte, der wartet draußen. Der Alte wartet draußen, ganz klar. So, Blondie ruft beim Elektromarkt an. Ich habe gerade einen Monitor gekauft, aber der geht nicht. Haben Sie ihn eingeschaltet? Ja, natürlich, was denken Sie denn? Dann schalten Sie ihn bitte dann mal aus. Hey, super, jetzt funktioniert er. Da sage ich nur Hallo Blondies. Ja, das ist der Power ans Wochenende. Bleiben Sie in Ihren Zimmern. Da ist ein Verrückter. Und der Bundesanstaltsminister warnt. Achtung, diese Sendung ist unanständig. Aber äußerst angenehm, ja da. There's no business like Sau-Business. Bleib doch noch. Ich muss jetzt gehen. Aber warum denn? für den Urlaub und tauschen die Währung. Nicht vergessen, Steuererklärung, es ist nicht Ostern. Brauch bunte Eierpostkarten für die Familienfeier. Brauch Kartons, diese Umzugsplage. Das Auto muss in die Waschanlage. Kauf mir morgen ein neues Fahrrad, da kommt einer und liest den Stromzähler ab. Spülmaschine, defekte Auslauf, auch der Hund braucht seinen Auslauf. Ab 7 stehe ich im Halteverbot. Der Knabe lebt, das Pferd ist tot. Muss was schaffen, der Tag ist so knapp. Zweimal schon den Termin verpasst. Nur bis 10 ist die Sprechstunde, aber jetzt dreh ich die letzte Runde. Ich geh doch nicht nach Haus. Immer noch bin ich hier, niemand hält mich auf. Jugendliche Disco, ich komme hier nicht weg. Wie in einer Comeback-Show im Business bin ich back. Bleib doch noch. Ey, nicht schon wieder. Bleib doch noch. Kapierst es nicht? Bleib doch noch. Ich muss echt gehen. Verflixt noch eins, es ist wie ein Fluch. Okay, jetzt ein zweiter Versuch. Ich mach einen Abgang, am besten polnisch. Sonst klappt das mit dem Abgang heute nicht. Am Ausgang kommt sie mir entgegen. Auf einmal will die mit mir reden. Wie heißt sie noch vom Kopf, ein Brett? Bitte nicht schon wieder Sex. Ich guck zu Boden, seh nur noch Beine. Warum geht's denn nur ums einen? Absprung finden, bin halt blind. Sag mir, wo die Gründe sind. Der DJ legt auf, echt beschissen. Das Getränk ist warm, echt beschissen. Außer du war alle, echt beschissen. Time to go. Haus. Immer noch bin ich hier, niemand hält mich auf. Jugendliche Disco, ich komme hier nicht weg. Wie in deiner Comeback-Show im Business bin ich back. Jugendliche Disco, es geht mir auf den Sack. In Großraum dissen muss ich den großen Raum dissen. Jugendliche Disco, ich komme hier nicht weg. Aufstehen, das ist nicht immer schön. Tag ist schon abgehakt. Wenn du denkst, schlimmer geht's nicht mehr. Kommt von irgendwo ein paar Schnäpse her. Sie steht vor mir und sie versteht mich nicht. Barkeeper, ein Wasser, er versteht mich nicht. Ich frag, wie spät ist es, doch er versteht mich nicht. Wieso sagt mir keiner, warum gehst du denn? Hey, Werbung, beinhart. Dengel, dengel, dengel, dengel, dengel. Dranbleiben, die pure Lebensfreude. Ein Hammer nach dem anderen. Es ist ein Rausch voller Glückseligkeit. Keine Angst, keine Gefahr und keine Vernunft kann ihn beenden. Toilet, Music, Shit. Off the shit. Off the shit. Mann, hab ich jetzt Bock auf einen Burger mit doppelt Beef. So richtig saftig. Mit Pommes und Coke als Mac-Mini? Wenn dein Hunger Großes vorhat, das McDonald's-Spektakel. Jede Woche ein neuer Doppel-Beef-Burger. Bis Mittwoch den New York-Beef probieren und eine Reise nach New York oder Preise zum Beispiel von Klarmobil und myvoucher.de gewinnen. Gewinnspielinfos unter McDonald's.de. Willkommen bei McDonald's. Autokauf ist Vertrauenssache. Das Mitsubishi Autohaus Frascoja in Kappelrodeck steht seit über 40 Jahren für Kompetenz und Vertrauen. Nutzen Sie den Service unserer Werkstatt für alle Fabrikate. Unsere Autovermietung mit unschlagbaren Angeboten. Zum Beispiel einen Mercedes Sprinter, 9-Sitzer inklusive Versicherung ab 49 Euro pro Tag. Oder bei Bedarf unseren 24-Stunden-Abschleppservice. Mitsubishi Autohaus Frascoja in Kappelrodeck. Rundum gut versorgt. Herbert hier. Das geht an die Leiter vom Autohof Falkenhorst. Ich bin der Dreitonner, der gestern für 181,34 Diesel getankt hat. Seit 23 Stunden bin ich auf Ihrem Raststättenklo gefangen, weil das Papier alle ist. Aber Ihre Klofrau ignoriert ja meine Klobürsten, Morsecodes und SOS-Spülzeichen. Also habe ich aus meinem linken Socken und einem Sturmfeuerzeug eine Signalfacke gebaut. Seitdem läuft die Sprinkleranlage. Mittlerweile sitze ich knietief im Wasser. Wenn Sie nicht möchten, dass hier die ersten Lachse zum Laichen Richtung Kabine 5 ziehen, dann kommen Sie vorbei. Gut wäre mit Klopapier. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Maximum Clubbing. Die Radio-Club-Show live aus dem Codex Club in Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Präsentiert von TriAG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Ziehen Sie sich am Wochenende warm an. Wir haben preiskalt reduziert. Nur bis Sonntag. Viele reduzierte Flugtickets zu den schönsten Zielen Europas. Ab 33 Euro auf germanwings.com. Hitradio Ohr sucht den Supertrainer. Wer ist der coolste Coach der Ortenau? Euer Trainer ist cholerisch. Eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Besonders witzig. Jungs, ich möchte bitte, dass ihr mich befruchtet. Oder sensibel. Die Leute haben sich jetzt wirklich ein zweites Loch in alle Wellen gefreut. Mailt an studio@hitradio-ohr.de und erzählt uns, warum ihr den Supertrainer der Ortenau habt. Gewinnt eine komplette Taschenausstattung in euren Vereinsfarben von Gelfert Sport für eure Mannschaft und einen Hitradio-Ohr-DJ für eure Weihnachtsfeier. Hitradio Ohr sucht den Supertrainer. Viele reduzierte Tickets ab 33 Euro. Nur bis Sonntag auf germanwings.com. Hi. Mit diesem Lächeln fing alles an. Sag mal, Mutter, du siehst so glücklich aus. Ist irgendwas Tolles passiert? Ja, wir schlafen nicht mehr getrennt. Was? Nicht das, was du denkst. Ich und meine Zähne. Lassen Sie zusammen, was zusammengehört. Perfekte Implantate bei den neuen Zahnärzten in Lahr. www.dieneuenzahnärzte.de. So, jetzt wissen Sie es. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete. Connection complete. Heute, Freitag ist Codex-Tag und heute ist auch Ladies-Tag. Just another Ladies' Night. Die Damen werden ganz vorzüglich behandelt. Mehr als sonst. Und bekommen noch einen Bonus. Nämlich, Ladies, die bis 22.30 Uhr einlaufen, bekommen 20 Euro Freiverzehr. Bis 23.30 Uhr noch 10. Und bis 24 Uhr noch 5 Euro. Gentlemen, ihr wisst Bescheid. Genau. Morgen Samstag. Hashtag Event mit Mike Fate und Tony Rios. 100% Elektro, Minimal, Deep House, Techno, Techno House. Ja. Codex Club in Aachen. Connection complete. Mike Fate, das ist eine Nummer. Dennis Green, Alexander Zirkel, Erik Davids, DJ Pace und Südrausch. Alle morgen da, Einlass 22 Uhr. Ab 18 Jahren Indoor Smoke Tower geöffnet. Und dann kommt ja das Monatsende, da sind immer die Hardcore Days. Immer Ende November. Seit 10 Jahren. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex und geht auf die Codex-Page. Da seht ihr ja, wer alles kommt und was alles gemacht wird. Nächstes Wochenende, Riesendeko, Go-Go Girls und so weiter. Also so viel Action, das brauche ich gar nicht vorlesen, weil da wäre ich sowieso nicht fertig. Aber eins darf ich rausheben. Am Freitag ist FIPS-Stargast Michaela Schäfer da. Auf jeder TV-Show zu sehen, auch in der Werbung. Michaela Schäfer, also Mick, M-I-C ohne H, Michaela Schäfer. Ja. Die Hardcore Days, genau. Beste angesagteste Party des Jahres. It's Party Time. Ja. Heute gibt's mal wieder diese Wahnsinnshow. Charlie ist halt wieder im Radio. Oh, Charlie. Charlie 2000. Verlauschen wie beklappt nach jedem Ton. Charlie ist halt wieder mal am Mikrofon. Bin ich jetzt doch, wenn ich miefe wie ein Aal. Socken aus, Hosen runter, der nackte Wahnsinn. Party, Party, Party. Das gibt's doch nicht. Hey, was geht hier ab? Alles klar, Leute? Neunziger Spezial. 90er. kurz vor 20 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. Ah, ich hab's wieder mal, mein Freund. Al, wegen Weihnachten. Da hat er wieder ein bisschen mehr zu tun in seinem Geschäft. Da wird's ihm nicht langweiliger. Das wäre gar kein übler Job, wenn diese lästige Kundschaft nicht wäre. Ja, ja. Bis du Ärger kriegst, ne? Auf jeden Fall reißt du dich hier zusammen. Al, sonst gibt's bei mir Ärger. Sag mir einen guten Grund, warum nicht? Weil du nicht schämen sollst vor deiner Familie. Das ist keine Familie, das ist ein Laborexperiment. Wir werden sehen dann an Weihnachten. Ich hasse Weihnachten. Ja. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. Sie sich gut fest. Ist gut, ist es. Kommt gut. Hier ist klasse. Happy on my suit and tie, shit, tie, shit. Can I show you a few things? A few things, a few things. Little baby, cause happy on my suit and tie, shit, tie, shit. Here we go. Uhr fünf am Freitagabend. Hallo Nachtschwärmer. Kann man sehen, was sonst noch abgeht? Heute Abend ist Kollege Uwe Carsten, der macht Musik im Milieu in Hausach. Seine Überschrift heißt heute Lecken, Beißen, Schlucken, Tequila Bar Party. Hip-Hop, Elektro, Party, Classics ab 22 Uhr. Und der liebe Charlie, der ist morgen Samstag in Rastatt-Plittersdorf im Ankersaal. Einlass 21 Uhr. Und zwar Charlie 2000 VS DJ Andy. Also zu zweit. Und der Ankersaal ist nicht klein, das sage ich gleich mal. Und für Ortsunkundige immer Richtung Rhein, letztes Haus rechts. Letztes Gebäude. Und morgen Samstag ist die Fete in Neuried-Altenheim in der Herbert-Adam-Halle. Tom und Andy, Heinz Ketchup und Backslash Events. Und da war ich ja früher immer in der Festhalle, hieß es früher, in Altenheim. Und die machen heute extra eine Charlie 2000 Runde. Das freut mich. Ich bin leider nicht da, aber der wird mir das erzählen, wie es war. Justin Timberlake und so weiter. Ja. Schwerkraftsystem schalten. Schwerkraft geschaltet. Luftdruck aktivieren. Luftsysteme aktiviert. Kontrolle 4. Alle Systeme aktiviert. Kontrolle 4 steht. Alle Abwehrsysteme schalten. Kraftfeld schalten. Zeig mir deine Stärke. Versuchen Sie nicht, an Ihrem Radio herumzustellen. It's time. Wir haben die Hits. Haltet euch fest. Also. Action bitte. Listen. Yeah, yeah, yeah. Naturally. get no sleep. I can't get no sleep. I can't get no sleep. I can't get no sleep. It's all. Der göttlichsten Sängerinnen überhaupt, die es jemals gegeben hat. Whitney Houston und hier mit Faceless zusammen. Kurz in die Werbung. Okay. Und Werbung. Verdammt, Zwischenmusik. Und jetzt Werbung. Schuh Schäfer. Schuh Schäfer. Schuhschäfer. Erleben Sie Schuhschäfer, das Schuhhaus in Aachen und Offenburg mit der Auswahl an so vielen schönen Schuhen. Sondergrößen führen wir in Aachen. Für Damen von 32 bis 45 und für Herren von 38 bis 51. Schuhschäfer, so viele schöne Schuhe in Aachen und Offenburg. Jetzt bei Hagebaumarkt. Unglaubliche Angebote. Die tragende Kraft im Herbst. Das Schwerlastregal mit 5 Böden. Ganze 175 Kilo Tragkraft pro Boden. Jetzt mitnehmen für gar nicht schwerwiegende 19,99 Euro. Hagebaumarkt. Hier hilft man sich. Wir tun einfach etwas mehr. Die Pflegezentren der Familie Kenk. Die gute Adresse von Lahr bis Herbolzheim. Für pflegebedürftiges, stilvolles Wohnen und Leben. Ob betreutes Wohnen, Beatmungsdialyse, Tages- oder ambulante Pflege. In den Pflegezentren Kenk sind Sie gut versorgt. Telefon La 922-933. La 922-933. Tri AG Automobile präsentiert Maximum Clubbing. Die Radio-Club-Show live aus dem Codex Club in Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Vision Factory, DJ Matrix, Master T, DJ Say B, Carlos Estevez, DJ Funky D, Johnny F, DJ Lawless, JLK. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Präsentiert von Tri AG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Ab morgen, Kinder, wird's was geben. Ab morgen werde ich mich freuen. Papa, morgen ist noch nicht Bescherung. Doch, morgen ab 8 Uhr feiert eBay die Bescherung vor der Bescherung. Mit den schönsten Geschenkideen zu fantastischen Preisen. Zum Beispiel der Lego-Technik-Schwerlastkran für nur 149,99 Euro. Nur bei eBay. Mann, habe ich jetzt Bock auf einen Burger mit Doppelt Beef, so richtig saftig. Mit Pommes und Coke als Mac-Mini? Wenn dein Hunger Großes vorhat, das McDonald's-Spektakel. Jede Woche ein neuer Doppelt Beef Burger. Bis Mittwoch den New York Beef probieren und eine Reise nach New York oder Preise zum Beispiel von Euromaster und L-Tour gewinnen. Gewinnspielinfos unter McDonald's.de. Willkommen bei McDonald's. Hitradio Ohr präsentiert Party Animals. Das Event für alle Freunde gehobener Clubkultur über 21 im Freiraum. Wir lassen für euch die wilden Tiere los. Animalische Deko und gefährlich gute Musik zum Feiern. Party Animals. Kommenden Samstag mit DJ Befisto im Freiraum in Offenburg. Welcome to the jungle. Jetzt gibt's das Opel Blitz Vorteilspaket. Keine Anzahlung, keine Zinsen, günstige Versicherung. Und nur für kurze Zeit die attraktive Eintauschprämie für alle Opel. Zum Beispiel beim Kauf eines Opel Astra mit bis zu 3.000 Euro über Schwacke. Aber nur bis 7. Dezember bei Ihrem teilnehmenden Opel-Park. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Heute Abend. Freitag ist Codex-Tag. Just Another Ladies Night heißt die Überschrift. Ladies Forever. Nämlich alle Ladies, die bis 22.30 Uhr ins Codex einlaufen, bekommen 20 Euro Freiverzehr. Bis 23.30 Uhr noch 10 Euro und bis 24 Uhr noch 5 Euro. Aha! Morgen Samstag, Hashtag 100% Elektro, Minimal, Deep House, Techno, Techno House. Das ist wieder der Hammer. Ein Riesen-Line-Up. Mike Fett, Tony Rios, Dennis Green, Alexander Zirkel, Eric Davids, DJ Pace und Südrausch. Einlass 22 Uhr ab 18 Jahren. Hey! Codex Club in Aachen. Connection complete. Indoor Smoke Tower geöffnet. Dann kommt das kommende Wochenende, Nachtschwimmer, das sind die Hardcore Days. Hardcore ist gemeint partymäßig Hardcore, ja? Ein riesen Line-Up, Deko, alles mögliche, das reicht gar nicht, das alles hier aufzuzählen. Geht auf die Internetseite oder Facebook zum Codex. Einmal, ich heb nur eine heraus, Fips Stargast. Überall von TV bekannt, Michaela Schäfer. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Die wird am Freitag, den 29., also heute in einer Woche, da sein. Genau. Als VIP-Gast. Wow. Hoffentlich ist sie knapp angezogen. Ja, aber bestimmt. Freitag und Samstag, die Hardcore Days. Die Hardcore Days. Codex Club in Aachen. Wow! Schön, Charlie. Willkommen in der Gruppe. Der alte Charlie. Immer gut für eine Überraschung. Jeder kennt ihn. Ist ja fabelhaft. Jeder mag ihn. Er ist eben ein komischer Vogel. Wir haben ihn. Entzückend. Jetzt schaue ich mal in die Mails rein. Nee, ich muss das Mikrofon hier nehmen. So, schauen wir mal. Der Jens grüßt die Anja aus Kappelrodeck. Er ist ein treuer Fan von mir. Dankeschön aus Mülheim, Baden. Aha. Er hat hier ein paar besondere Wünsche. Ich schaue mal, was ich da habe. Denzel müsste ich haben aus Snaps sowieso. Ha. Absoluter Pflichttitel für alle Diskotheken, ha? Animals. Martin Garrix. Am Freitagabend. Nacho! bald ist der erste Advent. Und es kommt eine Geschichte, so darf es nicht passieren. Sonntag, 1. Advent, 10 Uhr. In der Reihenhaussiedlung Önkelstieg lässt die Rentnerin Erna B. durch ihren Enkel Norbert 3 Elektrokerzen auf der Fensterbank ihres Wohnzimmers installieren. Vorweihnachtliche Stimmung breitet sich aus, die Freude ist groß. 10.14 Uhr. Beim Entleeren des Mülleimers beobachtet Nachbar Ottfried B. die provokante Weihnachtsoffensive im Nebenhaus und kontert umgehend mit der Aufstellung des 10-armigen dänischen Kerzensets zu je 15 Watt im Küchenfenster. Stunden später erstrahlt die gesamte Siedlung Önkelstieg im besinnlichen Glanz von 134 elektrischen Fensterdekorationen. 19.03 Uhr. Im 14 Kilometer entfernten Kohlekraftwerk Sottrup-Höcklage registriert der wachhabende Ingenieur irrtümlich einen Defekt der Strommessgeräte für den Bereich Stenkelfeld Nord, ist aber zunächst noch arglos. 20.17 Uhr. Den Eheleuten Horst und Heidi E. gelingt der Anschluss einer Kettenschaltung von 96 Halogen-Filmleuchten durch sämtliche Bäume ihres Obstgartens an das Drehstromnetz. Teile der heimischen Vogelwelt beginnen verwirrt mit dem Nestbau. 20.56 Uhr. Der Diskothekenbesitzer Alfons K. sieht sich genötigt, seinerseits einen Teil zur vorweihnachtlichen Stimmung beizutragen und montiert auf dem Flachdach seines Bungalows das Laserensemble Metropolis, das zu den leistungsstärksten Europas zählt. Die 40 Meter hohe Fassade eines angrenzenden Getreidesilos hält dem Dauerfeuer der Nikolaus-Projektion mehrere Minuten stand, bevor sie mit einem hässlichen Geräusch zerbröckelt. 21.30 Uhr. Im Trubel einer Jule-Club-Feier im Kohlekraftwerk Sottrup-Höcklage verhallt das Alarmsignal aus Generatorhalle 5. 21.50 Uhr. Der 85-jährige Kriegsveteran August R. zaubert mit 190 Flakscheinwerfern des Typs Warta Volkssturm den Stern von Bethlehem an die tiefhängende Wolkendecke. 22.12 Uhr. Eine Gruppe asiatischer Geschäftsleute mit leichtem Gepäck und sommerlicher Bekleidung irrt verängstigt durch die Siedlung Önkelstieg. Zuvor war eine Boeing 747 der Singapore Airlines mit dem Ziel Sydney versehentlich in der mit 3000 bunten Neonröhren gepflasterten Garagenzufahrt der Bäckerei Bröhrmeier gelandet. 22.37 Uhr. Die NASA-Raumsonde Voyager 7 funkt vom Rande der Milchstraße Bilder einer angeblichen Supernova auf der nördlichen Erdhalbkugel. Die Experten in Houston sind ratlos. 22.50 Uhr. Ein leichtes Beben erschüttert die Umgebung des Kohlekraftwerks Sottrup-Höcklage. Der gesamte Komplex mit seinen 30 Turbinen läuft mit 350 Megawatt brüllend jenseits der Belastungsgrenze. 23.06 Uhr. In der taghell erleuchteten Siedlung Önkelstieg erwacht die Studentin Bettina U. und freut sich irrtümlich über den sonnigen Dezembermorgen. Um genau 23.12 Uhr betätigt sie den Schalter ihrer Kaffeemaschine. 23.12 Uhr und 14 Sekunden. In die plötzliche Dunkelheit des gesamten Landkreises Stenkelfeld bricht die Explosion des Kohlekraftwerks Sottrup-Höcklage wie Donnerhall. Durch die stockfinsteren Ortschaften irren verstörte Menschen. Menschen wie du und ich, denen eine Kerze auf dem Adventskranz nicht genug war. Ja, ja, aber die hatten noch nichts von LED-Beleuchtung gehört. Da braucht man nicht mehr so viel Strom, hä? Was gibt's denn da? Die Extrawurst. Absolut. Oh Mann, das ist so cool. Ah, und hier eine Blitzwarnung. Der Bundesgesundheitsminister warnt. Vorsicht, diese Sendung macht sich Showtime. Oh, oh, oh, oh. Jetzt gehen wir Gas hier. Yes, rocks. Ja, ja, ja. Hey, hey, hey, hey. The Bob the Blow! Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place. Think we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, I know. Wahnsinn, ha? Ja. Queen und Black Sabbath. Hallo Lachschwärmer. Durch die Straßen, kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden. Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier beim Namen. Daumen raus, ich warte auf eine schicke Frau mit schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei. Und die Welt hinter mir wird langsam klein. Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht. Ich weiß, sie wartet und ich hol sie ab. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen. Fremde Gesichter und keiner kennt meinen Namen. Alles gewinnt beim Spiel mit gezinkten Karten. Alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken. Ich grabe Schätze aus in Schnee und Sand. Und Frauen rauben mir jeden Verstand. Doch irgendwann werd ich vom Glück verfolgt. Und komm zurück mit beiden Taschen voll Gold. Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Vor Glück. Steady Spezial. 20.39 Uhr bei Hit Radio am Freitagabend. Okay. Ehemann fragt den Weinhändler, welchen Wein können Sie mir für unsere Silberhochzeit empfehlen? Antwort, kommt darauf an. Wollen Sie feiern oder vergessen? Genau. Ruhe. Einen haben wir noch. Ein aufbrausender Mann beim Frauenarzt. Sie, haben Sie meiner Frau die Spirale eingesetzt? Ja, wieso? Dann sehen Sie mal zu, wie Sie das Ding wieder runterkriegen. Das würde mir stinken. Genau. So, wir machen jetzt Freestyle. Nur für Nachtschwärmer. Ich hoffe, ich habe jetzt die Freestyle-Freunde ein bisschen bedient. Da war ich ein bisschen nachlässig in letzter Zeit. Ich gelobe Besserung. Okay, aber jetzt müssen wir kurz in die Werbung nachschwärmen. Licht aus. Sport an. Werbung. Sie kommen zurück. Hitradio Ohr präsentiert die Queen Esther Marrows The Harlem Gospel Singers Show. Unverwechselbarer Groove und traditioneller Gospel. Eine Musikshow voller Energie und Lebensfreude. Queen Esther Marrows The Harlem Gospel Singers Show mit der First Lady des Gospel und der brandneuen Produktion The Power of Love. Nur am 10. Januar 2014 im Festspielhaus Baden-Baden. Tickets jetzt im Vorverkauf. Das wird die spannendste Fußballwoche des Jahres. Morgen Abend empfängt Dortmund die Bayern zum absoluten Spitzenspiel. Wahnsinn, was hier abgeht! Und am Dienstag kämpfen Dortmund und Schalke um den Einzug ins Achtelfinale der UEFA Champions League. Diese geballte Ladung Fußball siehst du nur mit Sky. Jetzt für 24,90 € auf sky.de/live. Du willst es doch auch. Sky. Sie würden gern mal was verändern, wissen aber nicht wie? Sie würden gern mal was Neues probieren, wissen aber nicht was? Also dann wird es höchste Zeit, dass Sie mal beim Rentler Bauzentrum vorbeischauen. Denn da finden Sie jede Menge Anregungen und kreative Ideen für Ihr Zuhause. Von Fliesen, Türen, Toren, Parkett bis hin zu Naturstein. Hier finden Sie einfach alles. Schauen Sie doch einfach mal vorbei. Jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr beim Rentler Bauzentrum in Oberkirch. Auf Rentler vertraut, gut gebaut. So, jetzt passt mal auf. Maximum Clubbing. Die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, haust die Hottons von den Plattentellern dieser Welt. Ja, da haust du doch einen Stopseln aus. Da sage ich dir nichts mehr. Gell, da schaust du mal selber hin zum Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Da sperrst du es auf, deine Waschel. Im Moment werden die Radioeinschaltquoten ermittelt. Marktforschungsinstitute rufen überall in der Ortenau und im Kinzigtal an und fragen Sie, welchen Radiosender Sie hören. Wir von Hitradio Ohr haben eine Bitte. Wenn bei Ihnen das Telefon klingelt, unterstützen Sie die Arbeit der Interviewer und nehmen Sie sich einen Moment Zeit für die Umfrage. Danke, danke. Sie sich am Wochenende warm an. Wir haben preiskalt reduziert. Nur bis Sonntag. Viele reduzierte Flugtickets zu den schönsten Zielen Europas. Ab 33 Euro auf germanwings.com. Hitradio Ohr präsentiert Party Animals. Das Event für alle Freunde gehobener Clubkultur über 21 im Freiraum. Wir lassen für euch die wilden Tiere los. Animalische Deko und gefährlich gute Musik zum Feiern. Party Animals. Kommenden Samstag mit DJ Befisto im Freiraum in Offenburg. Welcome to the Jungle. Viele reduzierte Tickets ab 33 Euro. Nur bis Sonntag auf germanwings.com. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete. Freitag ist Codex-Tag. Und heute ist wieder alles für die Ladies bereit. Just another Ladies Night. Nämlich alle Ladies bis 22.30 Uhr bekommen 20 Euro Freiverzehr. Da kann man schon ein Weilchen mit leben, sage ich mal. Bis 23.30 Uhr gibt es noch 10 Euro und bis 0 Uhr, also 24 Uhr, noch 5 Euro. Heute am Freitag. Da, da, da, da. Hey, ja, das geht ab, Nachtschwärmer. Und morgen Samstag, Hashtag. 100% Elektro, Minimal, Deep House, Techno, Techno House. Der dritte Hashtag-Event mit Mike Fate. Mike Fate. Codex Club in Aachen. Codex Club in Aachen. Und weitere DJs: Tony Rios, Dennis Green, Alexander Zirkel, Eric Davids, DJ Peace und Süd Rausch. Ab 18 Jahre, Indoor Smoke Tower geöffnet. Dann kommt ja das nächste Woche, das Highlight des Jahres im Codex. Hardcore Days. Ja, die Hardcore Days. Hardcore-mäßig ist gemeint. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Da ist gemeint Hardcore-mäßig Party. Genau. Ein Unmenge, über 20 DJs, Aktionen ohne Ende. Go-Go Girls und so weiter. Ich muss gar nicht alles vorlesen, das geht zu lang, Nachtschwimmer. Ein Highlight bringe ich aber am Freitag, den 29. ist die Michaela Schäfer da. Jetzt gibt es doch tatsächlich Leute, die kennen die nicht. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Aber wenn sie sie sehen, kennen sie garantiert. Die war schon überall dabei, bei RTL, bei allen Sendern. Die wird hoch herumgereicht, überall. Und die ist da als FIP-Gast. Genau, heute in einer Woche. Ihr wisst Bescheid. Ja, super. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow. Wow. Charlie pur, die Leute sind drauf und sie drehen das Radio auf. Charlie spielt die größten Hits. Die Party steigt und alle hören zu. Charlie gibt so leicht keine Ruhe, denn er will Spaß. Er will einfach nur Spaß. Und die Leute schreien Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Eiskalt lässt du meine Seele erfrieren. Das ist Wahnsinn. Ja, das ist Wahnsinn. Wir haben Spaß ohne Ende. Mein Freund und Al, ich auch. Al, haben wir Spaß? Ja, jetzt ist mein Tag futsch. Wow. Charlie's Show ist lange noch nicht Müll. Denn Charlie weiß, was er will. Und jetzt in dieser Show. Der Knaller! Viel Spaß mit der Migräne! Das hier ist die endkrasse Hölle. Der gesendete Holzpflock durch die Ohren. Die todesgeile Übernahme. Das Wahnsinnsteil! Total krass. völlig ausgetrocknet. Und jetzt in dieser Show der absolute Hey, Brother, there's an endless road to rediscover. Hey, Sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Nothing in this world I wouldn't do. Hey, brother, do you still believe in one another? Hey, sister, do you still believe in love, I wonder? Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing. Kurz vor 21 Uhr, das ist der Freitag, hier geht's ins Wochenende. Give me something to dance, dance. Das war 20:03 am Freitagabend. Ja, das ist ja noch besser. XXXL. Dreierstecker auf Zweierstecker Stromadapter. Zick, zack, Elektroschock. Da blitzt es in den Boxen. Here we go again. Ich gehe heute Nacht aus. Endlich wieder tanzen gehen. Dann kommt dieser Mann und tanzt mich von der Seite an. Er flüstert mir ins Ohr, wie man nur so schön sein kann. Jetzt muss ich wieder mal einen Blick auf die Mail, auf die Mails richten. Facebook kann ich technisch nicht einsehen hier, aber das wird sich ändern. Aber das sage ich dann vorher. Ich kann also die Facebook-Fragen jetzt im Augenblick nicht antworten, erst später. Also, der Förster Sandro. Er möchte Martin Garrix, oh, das habe ich schon gebracht, aber bringe ich später nochmal einen anderen Mix. Ah, ah, Sandro, alles klar? Er grüßt seinen Kollegen Matthias Budewitz. Ah, er hat Werbung für mich gemacht, der Matthias, und jetzt hört er auch zu. Ja, toll, da, oh, da gibt es eine Belohnung, müsste es da geben, hä? Ja. Abgeraumt Rauch und Feuer getrennt. Ich sitze hier und schau dir nach und werde warten, bis ich verbrenn. Der Himmel brennt, die Engel fliehen und ich gestickt in schwarzen Wolken. Mein Fehler war, ich hab geglaubt, du wirst mir als Feuer folgen. Doch der Himmel, den wir wollten, der Himmel brennt. Scheiße. With Sighting Radio. Hier kommt erst der Spaß und dann das Vergnügen. Kapiert? Das ist ja irre. Abgefahren, was? Abgefahren. Abgefahrene Action. Keine halben Sachen, einfach geil drauf. Alles, was du willst. Einfach der Hammer. Wow. Abgefahren. Neulich sind wir da gewesen. Die Jungs von Greenpeace hatten recht. Denn das Meer stank ziemlich übel. Und uns wurde ziemlich schlecht. Man wird diese Insel in die Luft gesprengt. Wann wird sie im Meer versenkt? Oh, ich hab solche Sehnsucht. Ich verliere den Verstand. Oh yeah. Ich will wieder an die Nordsee. Ich will zurück nach Westerland. Ja, ich denke, das werde ich morgen auch bringen. Natürlich. Und Freestyle in der Foxtrot ist auch Pflicht. Weil morgen Samstag ist der liebe Charlie in Rastatt-Blittersdorf im Ankersaal. Das ist aber ein großer Saal, ja? Und zwar Giganten 80er heißt das. Giganten der 80er. DJ Andy und Charlie 2000. Einlass 21 Uhr. Ich freue mich auf euch, Nachtschwärmer. Kollege Uwe Carsten ist heute im Milieu in Hausach. Das Thema heißt Lecken, Beißen, Schlucken. Tequila Bar. Aha. Hip-Hop, Elektro, Party Classics. Ab 22 Uhr. Und morgen sind die Fete in Neuried-Altenheim. Tom und Andy, Heinz Ketchup und Backslash Events. Ja, leider bin ich in Rastatt, sonst wäre ich auch da vielleicht. Wir machen nämlich extra eine Charlie 2000 Runde. Ah, da wäre ich ja gespannt, was sie laufen lassen. Also Golden Earring müsst ihr auf jeden Fall bringen. Hallo Autofahrer, ein Verkehrshinweis. B33 Zunzweier Richtung Berghaupten. Kartons auf der Fahrbahn. Aufpassen. Dankeschön an den Arnold Schmidt. Schmieder. Tja, tja, tja. Ab in die Werbung. Ho, ho, ho. Raus komme ich her. Ho, ho. Oh, oh. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist der Geschenkegeier. Du hast halt ein Ziel vor Augen, Geschenke abzugreifen. Es geht an Weihnachten auch noch um etwas anderes als Schenken. Was das sein soll? Kaufen natürlich, du Vogel. Ein klarer Fall für die Werbung. Das wird eine schöne Bescherung. Sie würden gern mal was verändern, wissen aber nicht wie? Sie würden gern mal was Neues probieren, wissen aber nicht was? Also dann wird es höchste Zeit, dass Sie mal beim Rentler Bauzentrum vorbeischauen. Denn da finden Sie jede Menge Anregungen und kreative Ideen für Ihr Zuhause. Von Fliesen, Türen, Toren, Parkett bis hin zu Naturstein. Hier finden Sie einfach alles. Schauen Sie doch einfach mal vorbei. Jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr beim Rentler Bauzentrum in Oberkirch. Auf Rentler Hallo, das geht an die Yoga-Lehrerin meiner Frau, die kein Handy besitzt, um ihren Geist nicht zu vergiften. Vor 12 Stunden ist meine Frau vom betenden Hund in den einbeinigen Kranich gewechselt, dabei ging irgendwas schief. Zumindest sehe ich ihren Kopf nicht mehr. Und seit der springenden Grille reagiert sie weder auf Ansprechen noch auf Anstupsen. Als ich ihr helfen wollte, überraschte sie mich mit einem fauchenden Drachen und hat dabei mich und unsere Katze irgendwie mit eingeknotet. Ich habe schon versucht, uns mit einer Flasche Olivenöl zu trennen. Bitte kommen Sie vorbei, sie setzt zum großen Finale an. Dem einbeinigen Tiger mit halber Schraube. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Milch, Margarine, Reis, Gemüse, Obst für die Kinder? Okay, aber da fehlt doch noch was. Ach, Mila Woman. Wusste ich doch, dass was fehlt. Mila Woman, meine ganz persönliche Wellness-Ration aus der Natur. Jeden Tag ganz du selbst sein, dir etwas Gutes tun, ankommen und innehalten. Mila, das Blütenbeeren-Pflanzensaftgetränk. Erhältlich in allen Edeka-Märkten. Mila-Woman.de. Mila, für ein neues Ich. Maximum Clubbing. Die Radio-Club-Show live aus dem Codex-Club in Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, House, die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Präsentiert von Tri AG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Wir kämpfen gegen Keime, schützen gegen Schädlinge und sorgen für behagliches Wohnen. Preventis, die Nummer 1 in Sachen Schädlingsbekämpfung, Desinfektion, Holz- und Bautenschutz. Schützen Sie Ihr Heim mit Preventis. Schnell, sicher, wirksam. Mehr unter preventis.com oder Telefon 0800 20 20 360. Das wird die spannendste Fußballwoche des Jahres. Morgen Abend empfängt Dortmund die Bayern zum absoluten Spitzenspiel. Wahnsinn! Wahnsinn, was hier abgeht. Und am Dienstag kämpfen Dortmund und Schalke um den Einzug ins Achtelfinale der UEFA Champions League. Diese geballte Ladung Fußball siehst du nur mit Sky. Jetzt für 24,90 € auf sky.de/live. Du willst es doch auch. Sky. Schenken leicht gemacht mit der Excellent Card der Volksbank Offenburg. Die stilvolle Alternative zu Geldgeschenken. So ist Ihr Geschenk ganz sicher ein Volltreffer und kann bei allen Partnerfirmen mit dem Excellent Card Logo in der Region eingelöst werden. Einfach clever. Die neue Excellent Card. Alle Infos unter volksbankoffenburg.de. Im Moment werden die Radioeinschaltquoten ermittelt. Marktforschungsinstitute rufen überall in der Ortenau und im Kinzigtal an und fragen Sie, welchen Radiosender Sie hören. Wir von Hitradio Ohr haben eine Bitte. Wenn bei Ihnen das Telefon klingelt, unterstützen Sie die Arbeit der Interviewer und nehmen Sie sich einen Moment Zeit für die Umfrage. Danke, danke. Hitradio Ohr, einfach näher dran. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Genau, Freitag ist Codex-Tag, heute Abend. Ganz im Zeichen der Ladies. Und zwar Just Another Ladies Night heißt heute das Thema. Nämlich, wenn die Ladies bis 22.30 Uhr einlaufen, bekommen sie 20 Euro Freiverzehr. Und wenn sie ein bisschen später kommen, 23.30 Uhr, eine Stunde später, noch 10 Euro. Und um 24 Uhr gibt es immerhin noch 5 Euro Freiverzehr. Heute! Einfach super. Ha? Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag. Hashtag. Hashtag. 100% elektronische Musik. Mit einem riesen Line-Up. Der Aufhänger Mike Fate. Fit. Ja, genau, der. Auf zwei Floors. Yeah. 22 Uhr Einlass ab 18 Jahren. Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Dann kommt das Monatsende. Immer November Monatsende. Sind die Hardcore Days, Mann. Seit über 10 Jahren. Hardcore Days. Das Hard steht für Party. Für totale Party. Und da wird alles gebracht. Über 20 DJs. Deko. Gogos. Und so weiter. Es lohnt sich gar nicht aufzuzählen, weil ich sonst nicht fertig werde, was alles da geboten wird. Einziger Aufhänger, den ich hier bringe, ist am Freitag, den 29. die Michaela Schäfer. Bekannt aus Funk und Fernsehen. Hauptsächlich aus Fernsehen, weil sie ist auf allen Shows, die man sich nur denken kann. Und zeigt ihr eine Möpse. Ja, genau, das ist die. Monatsende, nicht vergessen. Ja. Codex Club in Aachen. Connection complete. Jeden Tag freue ich mich so drauf. Denn durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und daheim. Die ist cool. Seid ihr noch da, Nachtschwärmer? Charlie 2000. Jetzt habe ich mich erstmal warm gelaufen. Jetzt geht's mal richtig los. Charlie 2000. Ja. Jetzt wird gerockt. Macht euch bereit. Und auf geht's. Luftunterstützung anfordern. Wie geht das jetzt nochmal? Jetzt ist das einzige Fieber, das ich habe, das Disco-Fieber. Yeah. Überabgedreht. Gnadenlos cool, gnadenlos hart, gnadenlos komisch. tanzflächenmäßig der Überhammer zurzeit. Alligator oder Alligator, sag ich immer. 21.29 Uhr, halb 10 nach Schwärmer. Al, komm, mach mal ein bisschen Werbung für mich. Charlie, 5000. Du reizt mich wieder, Al. Komm, verbessere dich. Hört mal, ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Es ist wieder... Ich weiß nicht, was ich machen soll mit dem Kerl. Geil, geil, geil, geil, geil, geil, geil, geil. Spezial mit Charlie Krasse, ja. Status Quo und Scooter. Whatever you want, whatever you like, whatever you say, you pay your money, you take your choice, whatever you need, whatever you do. Status Quo. Yeah. Hey. Megastar. Cool. More music, more music, more music. Radio. Aufgewacht. Hier kommt das Macht-3-Gefühl. Bring the action. Blöd, wer da nicht mitfeiert. Oh, jetzt kommt der besondere Wunsch. Eindeutig irreparabel. Und zwar ganz spezial, spezial, spezial. Dreimal. Und zwar aus der Produktion raus. Snap. Hallo, hier sind Michael Münzing. Und Luca Ancelotti von Snap. Snap. Und wir haben für euch was Geiles mit dem Raven gemacht und wünschen euch viel Spaß dabei. Voraussetzung für eine zielgerechte Soundprogrammierung ist zunächst die Klanganalyse. Sie hören zunächst das Eingangssignal. Das Eingangssignal. Die Operatoren 1 bis 3 liefern die rhythmische Komponente. Die Hüllkurven laufen dazu in einer Schleife. Snap Eternity Spezial. Mit dem Hochpassfilter können Sie den Grundton eines Klangs ausblenden. Etwas aufwendiger gestaltet sich das zweite Klangbeispiel. Der Sequencer-Sound wird jetzt mit schnellen Panoramabewegungen aufgelockert. Als nächstes Klangbeispiele aus der Rubrik Hörtest. Zur Verstärkung des Effekts hören Sie außerdem ein leichtes Rauschen. So, das war direkt aus dem Studio. Oh, was heißt, ich vergessen? Nein. Die doofe Witze darf man nicht vergessen, nach Schwimmer. Und deshalb nur einen, weil ich hinten dran bin. Ein alter Farmer in North Carolina hat auf seinem Grundstück einen kleinen Teich mit Obstbäumen drumherum und einen Picknickplatz daneben. Und er hat einen besonderen Trick drauf, weil da baden immer junge Mädels. Eines Tages geht er wieder mal zum Obstpflücken zum Teich. Als er näher kommt, hört er Lachen und Planschen und ihm wird bewusst, dass eine Gruppe junger Frauen gerade beim Nacktbaden ist. Er macht sich bemerkbar und die Frauen springen kreischend ins tiefe Wasser. Eine ruft herüber, wir kommen nicht raus, bis sie weg sind. Der Farmer sagt zu ihm, ja, ich bin nicht hergekommen, um euch nackt rumlaufen zu sehen, sondern ich will nur den Alligator füttern. Was denkst du, wie schnell die draußen sind? Das gibt's nur bei Radio. Das ist krank. Oh Mann. Da fällt sich im Kopf die Sonne. Aufhören. Super. Man hat ja sonst nicht viel zu lachen. Okay, wir gehen gleich in die Werbung. Er ist legendär, atemberaubend, faszinierend. Er ist wieder da. Manege frei für den Offenburger Weihnachtszirkus, präsentiert von Hitradio Ohr. Erleben Sie den Kultzirkus mit der weltbesten Elefantendarbietung, fliegenden Menschen unter der Zirkuskuppel, Showballett, Liveorchester und vielen weiteren Weltklasse-Darbietungen. Karten für Ihr ganz persönliches Weihnachtserlebnis gibt's jetzt im Vorverkauf und unter 0700 599 5x0. Der Offenburger Weihnachtszirkus auf dem Messeplatz vom 20. Dezember bis 5. Januar. Ja, da leuchten die Augen. Denn bei Sengler Einrichtungen in Lahr finden Sie nun in den neu gestalteten Geschäftsräumen alles, was Sie sich für Ihren Hausrat wünschen. Tolles Porzellan, erlesene Tischwäsche, kreative Geschenkideen und noch vieles mehr. Sengler Einrichtungen in Lahr. Kreativ, erfahren, regional. Hitradio Ohr sucht den Supertrainer. Wer ist der coolste Coach der Ortenau? Euer Trainer ist cholerisch. Eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich. Nicht wir. Besonders witzig. Jungs, ich möchte bitte, dass ihr mich befruchtet. Oder sensibel. Die Leute haben sich jetzt wirklich ein zweites Loch in alle Wellen gefreut. Mailt an studio@hitradio-ohr.de und erzählt uns, warum ihr den Supertrainer der Ortenau habt. Gewinnt eine komplette Taschenausstattung in euren Vereinsfarben von Delfert Sport für eure Mannschaft und einen Hitradio-Ohr-DJ für eure Weihnachtsfeier. Hitradio Ohr sucht den Supertrainer. Kapitalanlage ist nicht gleich Kapitalanlage. Sichern Sie deshalb Ihr Geld mit der richtigen Immobilie und mit langfristigen Mieteinnahmen. Mit einer Seniorenwohnung im St. Gallus Park in Zell am Hammersbach. Mit Sicherheit für Ihre Zukunft. Mehr Infos unter ulinagelimmobilien.de. Hi. Sie hat mich tatsächlich mitgenommen. Ich hatte nur eine Zahnarztpraxis erwartet. Herzlich willkommen. Ich bin einer der Zahntechnikermeister der neuen Zahnärzte. Ich designe Ihre neuen Zähne. Guten Tag. Ich bin der Leiter des Fräszentrums der neuen Zahnärzte. Wir arbeiten komplett metallfrei. Alles an Ihrem Zahn ist aus Vollkeramik. Hi, hallo. Und ich kümmere mich um die Hygiene Ihrer Zähne. Die neuen Zahnärzte in Lahr. Alle Spezialisten bei uns im Haus. Autokauf ist Vertrauenssache. Das Mitsubishi Autohaus Frascoja in Kappelrodeck steht seit über 40 Jahren für Kompetenz und Vertrauen. Nutzen Sie den Service unserer Werkstatt für alle Fabrikate. Unsere Autovermietung mit unschlagbaren Angeboten, zum Beispiel einen Mercedes Sprinter, 9-Sitzer inklusive Versicherung ab 49 Euro pro Tag. Oder bei Bedarf unseren 24-Stunden-Abschleppservice. Mitsubishi Autohaus Frascoja in Kappelrodeck. Rundum gut versorgt. Heute Abend Codex Club in Aachen. Heute Abend ist Codex Tag. Just another Ladies Night, so heißt das Thema heute. Ladies Forever. Die werden ganz freundlich bedient. Ich hoffe auch von den Männern. Alle Ladies nämlich bekommen heute bis 22.30 Uhr 20 Euro frei Verzehr. Bis 23.30 Uhr noch 10 und bis 24 Uhr noch 5 Euro. Was will man mehr? Hä? Morgen Samstag ist wieder Hashtag. Hashtag. 100% Elektro, Minimal, Deep House, Techno, Techno House. Line-up, Aufhänger, Mike Fate. Und kein geringer als er. We are the crowd. Tony Rios, Dennis Green, Alexander Zirkel, Eric Davids, DJ Pace und Codex Club in Aachen. Codex Club in Aachen. Und Südrausch. Absolut top, hä? Ja. Ab 18 Jahren. Smoke Tower geöffnet. Dann kommt ja das Monatsende. Und das ist jedes Jahr seit über 10 Jahren der Highlight. Nämlich die Hardcore Days im Codex. Die Hardcore Days. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club. Genau, da müsst ihr drauf schauen auf die Internetseite, weil das ist zu viel, wenn ich das alles vorlesen würde. Um die 20 DJs. Jede Menge Aktionen. Go-Go Girls. Deko und so weiter. Also ich kann es gar nicht vorlesen. Ich heb nur einen raus. Eine. Die Michaela Schäfer. Ja. Manchmal, das ist die Schäferin da. Die war ja bei RTL, bei allen größeren Sendern schon. Auf x roten Teppichen schon gelaufen. Also die ist sehr bekannt. Und die kommt am Freitag, den 29.11. als VIP-Gast. Also, lasst euch nicht bremsen. Hardcore Days am kommenden Wochenende. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow, wow, wow. Mach du jetzt bloß keine Hektik. Yeah. Setz dich in dein Sofa rein. Hast du Bock auf geile Musik? Yeah. Dann schalt dein Radio endlich ein. Na, na, na, na. Ich krieg euch wieder hin, nach Juna. Ja. Geil, geil, geil, geil, geil, geil. Geil ist geil. Spezial mit Charlie 2000. Geil ist geil. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Diamonds in the sky. I knew there would become Das ist nicht original, das Hausspezial Remix. Bitte besucht mich auf Facebook, Nachtschwärmer. Geht auf die Charlie 2000 Homepage, www.charlie und 2000 in Zahlen. Und da ist ein Link zu Facebook. Da könnt ihr anklicken, gefällt mir oder abonnieren oder so, irgend sowas, dass wir verbunden sind. Jetzt kommen die Italo-Freunde dran. Aus den 80ern, Italo. Italo-Spezial. Showtime! Let's get out! Yeah, party! Vorsicht, diese Sendung macht sich Showtime! I'm like Inception, I play with your brain, so I don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no, cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. Netz und doppelten Boden. Ein durchgeknallter Radiomoderator und ein gefährlicher Irrer. Das ist ja unfassbar. Wow. Ja, super. Yeah. As long as I love you. As long as stars are above you. Die sind noch zugeschalten. Jawohl. Servus, Grüezi und hallo. Servus und hallo. Guten Tag, meine Damen und Herren. Grüezi miteinander. Radio O. Einfach mehr dran. Die Show setzt neue Maßstäbe in Sachen Anstößigkeit. Sie ist so schlecht, dass sie extrem schlecht für sie ist. Verarschung zum Knuddeln, das gibt es nur bei uns. Oh oh. Also seid ihr bereit, Schmerzen einzustecken? Ja, jetzt kommt der erste Schmerz. Ja, genau. I'm not afraid to diese Höhen steigen, dem Gipfelkreuz zu. In unseren Herzen brennt eine Sehnsucht, die lässt uns nimmer mehr in Ruhe. Herrliche Berge, sonnige Höhen, bergverbunden sind wir, ja wir. Herrliche Berge, sonnige Höhen, bergverbunden sind wir. Absolut krass, hä? Das ist der Freitag, hier ist Radio Ohr. Länge besser. Freitag. Friday's here, people. Friday night is... Außer Kontrolle. Außer Kontrolle. It's Friday. Das ist also der Martin Garrix mit Animals. I only smoke weed when I need to, and I need to get some rest. Yo, where's my cess? I confess I burned the hole in your mattress. Yes, yes, it was me. I plead guilty, and at the count of three, I pull back my duvet and make my way to the refrigerator. One dry potato inside, no lie, not even bread. Jam, when the light above my head went bam. I can't sleep, something's all over me, greasy. Insomnia, please release me and let me dream about making mad love on the heath. Tearing off tights with my teeth, but there's no relief. I'm wide awake and in my kitchen, it's black and I'm lonely. Oh, if I could only get some sleep. Creaky noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no sleep. We'll be right back. glaubt es nicht, wo das Insomnia überall reinpasst. Hä? Wahnsinn! Oh Mann, was für ein langweiliger Sound. Ist das nicht der helle Wahn, Shirley? Unverbesserlich gut. Music Power, Power, Power. You don't like me! Seconds to terminate this tape. 5, 4, 3, 2, 1. In the mix. This is a test of the emergency broadcast system. Action. Wann gibt's denn hier Geschenke, ey? Ja, diesen Song hat sich gewünscht aus Holzgerlingen. Das ist da zwischen Stuttgart und Sindelfingen, glaube ich, irgendwo in der Ecke. Und zwar der Michael Steiner. Hallo Micha. Das ist die Freestyle-Version, die hat unser lieber Mike gemacht aus Schutterwald. Alles in Handarbeit, schwer war. Dance, das Ding spiele ich schon seit, glaube ich, 15 Jahren. Silent Night. Tja, es geht dagegen. Gegen Weihnachten, Nachtschwimmer. Überall die Weihnachtsmärkte eröffnen. Die Deko hängt schon draußen in den Straßen. Wow! Wir seilen uns kurz ab. Stopp! Spaß ist nicht erlaubt. Stop the music! Okay, ausgezeichnete Show, meine Lieben. Wir fahren die Werbung ab. Bei Risiken und Nebenwirkungen erschlagen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Werbung. Ahoi 2014. Hitradio Ohr-Meeresrauschen geht in die zweite Runde. Egal ob Urlaub mit der Familie oder den Freunden, gehen Sie jetzt schon in die Urlaubsplanung für 2014 und buchen Sie noch bis Ende Januar die Hitradio Ohr-Meeresrauschen-Kreuzfahrt vom 19. bis 22. September. Erleben Sie mit uns Venedig und die malerische Küste des östlichen Mittelmeers. Mit dabei die Wadenmedia Ö30-Fete und viele tolle Extras schon ab 299 Euro. Frühbucher kassieren 300 Orbits. Leinen los! Seit ich Nature Style kenne, wird jeder meiner Friseurbesuche zum Wellness-Erlebnis. Pflege auf natürlicher Basis, entspannende Kopfmassagen, energetische Haarschnitte und auf Wunsch Terminberatung nach dem Mondkalender. Mein Friseur für Körper, Geist und Seele. Nature Style. Ihr Naturfriseur in Offenburg, Gerberstraße 10. www.naturfriseur-offenburg.de. Achtung! Wagen Nummer 12 biegt in die Boxengasse ein. Das Auto läuft klasse. Das Fahrwerk ist fantastisch. Jetzt noch neue Räder drauf. Los! Go! Bliss Autosport, Ihr kompetenter Partner in Sachen Individualtuning sowie Vertrauenswerkstatt für allgemeine Reparaturen und besten Service rund um Ihr Fahrzeug. Bliss Autosport in La Mietersheim, Breisgaustraße 15-2. Tri AG Automobile präsentiert Maximum Clubbing. Die Radio-Club-Show live aus dem Codex Club in Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Vision Factory, DJ Matrix, Master T, DJ Say B, Carlos Estevez, DJ Funky D, Johnny F, DJ Lawless, JLK. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags. Ab 23 bis 3 Uhr live. Aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Präsentiert von Tri AG Automobile. Deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Ich wohne hier im Seniorenzentrum Sasbach-Walden. Und mir geht's richtig gut. Freundliches Personal, gutes Essen und gar nicht teuer. Die machen hier alles von Pflegewohnen bis zur Umzugshilfe. Nee, mir geht's hier richtig gut. Seniorenzentrum Sasbachwalden. Wir sind Pflege. Mehr unter seniorenzentrum-sasbachwalden.de. Hier bei uns im Schlemmertreff ist alles noch ein bisschen anders. Das Personal ist freundlich, das Ambiente ist gemütlich und das Essen wird mit viel Liebe zum Detail zubereitet. Täglich mit 5 wechselnden Menüs und einem Service, der Sie begeistern wird. Der Schlemmertreff. In Lahr direkt an der B3. Schenken leicht gemacht mit der Excellent Card der Volksbank Offenburg. Die stilvolle Alternative zu Geldgeschenken. So ist Ihr Geschenk ganz sicher ein Volltreffer und kann bei allen Partnerfirmen mit dem Excellent Card Logo in der Region eingelöst werden. Einfach clever. Die neue Excellent Card. Alle Infos unter volksbankoffenburg.de. Der Brandenkopf. Grandiose Landschaften im Kinzigtal. Heimat der Schwarzwaldmarie. Schwarzwälder Gastfreundschaft und badische Küche. Einfach unwiderstehlich. Das ist die Ferienregion Brandenkopf. Ein starkes Stück Schwarzwald. www.brandenkopf.com. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Heute Abend. Connection complete. Freitag ist Codex-Tag. Ganz klar. Und heute sind wieder die Ladies dran. Just another Ladies Night heißt's. Und jede Menge Vergünstigungen für die Ladies. Bis 22.30 Uhr erhalten sie 20 Euro Freiverzehr. Bis 23.30 Uhr noch 10. Und bis 24 Uhr noch 5 Euro. Ja, meine Herren, das ist ja sagenhaft. Dann morgen Samstag. Hashtag. Elektronische Musik pur morgen. Aufhänger Mike Fate. Mike Fate. Tony Rios, Dennis Green, Alexander Zirkel, Eric Davids, DJ Pace und Südrausch. Einlass 22 Uhr ab 18 Jahren. Codex Club in Aachen. Das Monatsende November bringt die Hardcore Days. Die Hardcore Days. Das ist nicht musikalisch gemeint, sondern partymäßig. Hardcore Party. Zwei Tage, Freitag und Samstag, 29. und 30. Um die 20 DJs, jede Menge Aktionen, schaut auf die Internetseite. Ich bringe nur den Aufhänger, die Michaela Schäfer. Die interessiert mich. Oder auch nicht, ja. Die ist nämlich VIP-Gast. Und die ist auf allen roten Teppichen gelaufen, wo man nur denken kann, im letzten halben, dreiviertel Jahr. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in... War in vielen TV-Shows, bei RTL, ProSieben und so weiter. Michaela Schäfer. Sie hat sich mal die Brüste richten lassen, seither ist sie angesagt. Ja, was soll denn das? Also, ihr wisst Bescheid, Nachtschwärmer. Ja. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow. Leben pur jede Woche bei 2000. Echt ein Bomben-Sound hier. Auf dem fahr ich voll ab. Ach, mach doch die Klappe zu. Egal was du willst. Das ist ja Wahnsinn. Power Radio. On a warm summer's eve, on a train bound for Dover, met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns to stare out the window at the darkness. Boredom overtook him, and he began to speak. He said, "Son, I need a life out of reading people's faces, knowing what the cards were. By the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of the whiskey, I'll give you some advice. He drank down my last swallow. Then he bombed a cigarette and asked me for a light. The night got deathly quiet and his face lost all expression. Said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your own. Tja, die Spezialisten haben schon rausgehört. Kenny Rogers ist auch mit dabei, ja? 20.28 Uhr, kurz vor 22:30. Ressi Rock'n'Roll Schocker. Hi! Yeah. Hey, was geht denn hier? Einfach näher dran. Hey. Oh. Nein, Sir! Hit Radio Ohr. Interessant. Ach, ja, yes, Sir! Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. Party time! 1, 2, 3, 4. Oh yeah! Oh yeah! Bring that beat back! 1, 2, 3. Party time! Ha! Playing with Augen wie zwei Sterne so klar. Nur gut so. Ich muss jetzt ein bisschen die doofe Witze-Ecke noch bringen, Nachtschwärmer, sonst komme ich in Verzug. Die doofe Witze-Ecke. Aber ich bringe nur einer. Ich habe mich verspätet irgendwie. Nach dem ersten Rendezvous fährt er sie nach Hause. Im Auto knutschen sie sich. Plötzlich reißt er seine Hose auf und drückt ihr das Ding in die Hand. Wutschnaubend klappt sie die Wagentür auf und springt ins Freie, jagt davon und schreit nur zwei Worte: Du Schwein! Er auch nur zwei Worte: Lass endlich los! Ja, ist ja schon gut. Ist ja schon gut. Oh, also echt, hä? Gib dem einen Keks, dass er endlich ruhig ist. So gut war er wieder auch nicht, der Witz. Na, endlich beruhigt er sich. Ach, nein, das ist nicht mehr normal. Jetzt drehe ich ihm den Kragen rum. Ja. Jetzt darf ich nochmal die drei Termine in den Vordergrund stellen. Heute ist Kollege Uwe Carsten im Milieu in Haslach. Thema heute bei ihm: Lecken, Beißen, Schlucken. Tequila-Party. Bang-Party. Er ist ein echter Tequila-Freund, das wissen wir ja. Oh, oh ja. Hip-Hop-Elektro-Party-Classics. Ab 22 Uhr heute. Morgen Samstag ist Charlie 2000, also ich, mit DJ Andy in Rastatt-Blittersdorf im Ankersaal. Wer sich nicht auskennt, einfach Richtung Rhein, letztes Gebäude rechts. Und die Überschrift für morgen heißt Giganten der 80er. Giganten der 80er. Ja, DJ Andy war früher auch unterwegs und ich. Und wir sind gemeinsam da auf der Bühne. Einlass 21 Uhr. Und die Freunde von der Fete, die sind morgen in Altenheim, Neuried Altenheim. Ich meine, ich muss immer dazu sagen, Neuried, weil sonst denkt man, ja, Altenheim. Naja gut, der Herbert Adam Halle. Tom und Andy und Heinz Ketchup mit Backslash Events mit einer großen Anlage sind morgen in Altenheim. Und die machen eine Charlie 2000 Spezialrunde, habe ich gehört. Ich kann leider nicht da sein, aber egal, ihr macht das, Jungs. Turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. Der Power ins Wochenende. Ladies and gentlemen, are you ready for the first sensation DJ 2011? Make some noise. Are you ready, DJ Russell? The grapevine. Mit Electric Lady und noch zwei anderen. Das ist auch noch nie gelaufen, Nachtschwimmer. Hier ist der Freitag. Oho, was ist denn da? Hier scheint ja eine heiße Party abzugehen. Ja, lasst uns mitfeiern. Angsthasen sollten Ohren sofort luftdicht verschließen. Volles Rohr. Ja, du hast recht, Charlie. Da fliegen euch die Sicherungen raus. Oder zugucken, Platte oder Sampler, DJ oder Rapper, anders oder besser, Homo oder Freundin, Atlas oder Navi, Mami oder Papi, Saft oder Kaffee, DJ oder MC, Soundsystem, Live-Act, nenn's wie du willst, denn aus West-Berlin, Ost-Berlin, ein Dreieck, das ein Kreis ist, für jung oder alt, wir sind bald. Ohne Führerschein oder Führerscheinbesitzer, der Übergang verkacker oder Volltreffer. Ich nehm das sehr, nein, ich lass es lieber. Battle Rap gepaart mit Vogelstimmen und Wanderliedern. Ey, du nimmst dir den Joint, nein, du lässt es lieber. Gewisse Dinge sind unzertrennlich, so wie die Stiebers, die sind beides. Explosive Minute. And Backstreet Boys und Britney Spears. Ab in die Werbung. Total krank. Das wird ein Spaß. Eisenhart. Also dranbleiben. Hitradio OR präsentiert die Westside Story. Erleben Sie den legendären Broadway-Klassiker mit den unvergesslichen Songs wie Maria, America und Tonight. Die weltweit gefeierte Inszenierung, die von London bis Paris das Publikum in Atem hielt. West Side Story. Exklusiv vom 28. Januar bis zum 2. Februar 2014 im Festspielhaus Baden-Baden. Karten jetzt im Vorverkauf. Hey, Tim, du hast ja jetzt eine Spange. Na klar, damit ich später gute Chancen bei den Mädels hab. Genau, und wir tragen dazu bei. Kieferorthopädie von Dr. Wittmann, Dr. Bernhard und Kollegen. Die Zahnarztpraxis für angehende Casanovas. In Oberkirch, Kappel-Rodeck und Appenweier. Bei Expert Öhler gibt's Waschmaschinen, Fernseher, Drucker, Digitalkameras, Handys, Tablets, Spiele, Konsolen, Kaffeemaschinen. Bei der Auswahl ist ja gleich mein Akku leer. Expertenangebote, Top-Beratung und Top-Service. Bei Expert Öhler im City Center in Kehl und in Offenburg-Bühl. Expert Öhler macht glücklich. Ihr Geldbeutel ist vollgestopft mit Sammelkarten und platzt aus allen Nähten? Sammeln Sie doch einfach auf dem Smartphone mit der Stickin-App. Ab sofort auch auf ausgewählten Hitradio-Ohr-Events. Bonussticker einscannen und Top-Angebote abstauben. Alle Infos auf stickin.ag. So, jetzt passt mal auf. Maximum Clubbing, die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, House, die hat uns von den Plattentellern dieser Welt. Ja, da haust du doch einen Stopseln aus. Da sag ich dir nichts mehr. Gell, da schaust du mal selber hin zum Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Da sperrst du das auf, deine Waschel. Hier bei uns im Schlemmertreff ist alles noch ein bisschen anders. Das Personal ist freundlich. Das Ambiente ist gemütlich und das Essen wird mit viel Liebe zum Detail zubereitet. Täglich mit 5 wechselnden Menüs und einem Service, der Sie begeistern wird. Der Schlemmertreff in Lahr direkt an der B3. Autokauf ist Vertrauenssache. Das Mitsubishi Autohaus Frascoja in Kappel-Rodeck steht seit über 40 Jahren für Kompetenz und Vertrauen. Nutzen Sie den Service unserer Werkstatt für alle Fabrikate. Unsere Autovermietung mit unschlagbaren Angeboten, zum Beispiel einen Mercedes Sprinter, 9-Sitzer inklusive Versicherung ab 49 Euro pro Tag. Oder bei Bedarf unseren 24-Stunden Abschleppservice. Mitsubishi Autohaus Frascoja in Kappel-Rodeck. Rundum gut versorgt. Er ist legendär, atemberaubend, faszinierend. Er ist wieder da. Manege frei für den Offenburger Weihnachtszirkus, präsentiert von Hitradio Ohr. Erleben Sie den Kultzirkus mit der weltbesten Elefantendarbietung, fliegenden Menschen unter der Zirkuskuppel, Showballett, Liveorchester und vielen weiteren Weltklasse-Darbietungen. Karten für Ihr ganz persönliches Weihnachtserlebnis gibt's jetzt im Vorverkauf und unter 0700 599 5x0. Der Offenburger Weihnachtszirkus auf dem Messeplatz vom 20. Dezember bis 5. Januar. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, Nachtschwärmer. Einlass war ja schon, der ist immer um 22 Uhr. Ich hoffe doch, dass einige Ladies schon abgeräumt haben. Nämlich bis 22.30 Uhr gab es 20 Euro Freiverzehr. Und bis 23.30 Uhr gibt es für Ladies 10 Euro und bis 24 Uhr noch 5 Euro. Also. Meine Herren, ihr wisst Bescheid. Ladies anzutreffen. Morgen Samstag. Hashtag. Hashtag. 100% elektronische Musik. Codex Club in Aachen. Connection complete. Immer in wechselnden DJ-Besetzungen. Morgen ist dran Mike Fate. Als Aufhänger. Tony Rios. Dennis Green, Alexander Zirkel, Eric Davids, DJ Pace und Südrausch. Einlass ab 18. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club. Ja, geht auf die Seite unbedingt. Ihr müsst nämlich wissen, dass am kommenden Wochenende die Hardcore Days sind. Und da ist so viel Aktion, da ist so viel angesagt um die 20 DJs. Das kann ich alles gar nicht vorlesen. Ich beschränke mich nur hier auf den VIP-Gast am Freitag, den 29.11. VIP-Gast, ja, Michaela Schäfer. Ich hoffe, dass im Radioland jetzt jeder weiß, wer das ist. Sie war ja für verschiedene Fernsehshows, RTL, ProSieben. Es gibt keinen Sender, wo sie noch nicht war, TV-mäßig. Mit Sicherheit. Hat schon x rote Teppiche abgeschritten. Wird eingeladen von Firmen als Blickfang. Ja, wisst Bescheid? Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Connection complete. Jeder kennt ihn. Ist ja fabelhaft. Jeder mag ihn. Er ist eben ein komischer Vogel. Wir haben ihn. Alles in den Startlöchern? Entzückend. Yeah, I wanna shoot, baby. Shoot. You trying to get crazy with this song? Shoot. Don't you know I'm loco? Shoot. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting, let's go. Konsole an, das Spielkampf beginnt. Dicke rote Backen, was ein niedliches Kind. Hängen noch fest am Nabel der Zeit. Das perfekte Kind, was immer steht, niemand schreit. Ich brauch mehr Milch, Mom, give me some more. Fang an zu sprechen, mein erstes Wort ist yo. Aufgewachsen in der DDR. Reiß die Mauern ein mit meinem Transformer. Bin ein Kind, was am Papa kommt, sieht. Bin ich schlau mit einer Schwäche für Mathematik. Und ob sie mich bei Hansa Rostock wohl nehmen. Zwei Tage später schon Kapitän. Mag alles, was mein Bruder so macht. Hass alles, was meine Schwester so macht. Kurz Pause gedrückt, was zu essen gemacht. Dann ganz locker das nächste Level geschafft. Ich spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level. Level, zu Level. Der Endboss kommt. Hey, komm schon. Es ist kaum mehr was los. Ich hab Kopfweh. Und der DJ spielt die ganze Zeit nur so Elektro-Zeugs. Nicht mal was von David Guetta machte. Ich komm auf die ganzen Leute nicht klar. Geh nicht mehr zum Training, komm auf heute nicht klar. Hab ein mieses Zeugnis, komm auf heute nicht klar. Bin verliebt, doch mein allerbester Freund macht sie klar. Eine Woche später ruft sie heimlich an. Fragt mich, ob sie vorbeikommen kann. Mein erstes Mal, gleich ist es soweit. Es klingelt und sie hat noch ihre Freundin dabei. Ich hau ab, gib mir 18 nach mein Hand. Will nur feiern und vom Dachspring auf Tablett. Denk, ich bin ein Star, alles dreht sich um mich. Häng an der Bar, alles dreht sich um mich. Komm zurück und zieh nach Berlin. Was macht man ohne Abi? Schauspiel studieren. Fast erstickt durch den Dreck dieser Stadt. Doch Mission erfüllt, Level geschafft. Ich spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level. Hey, komm schon. was von David Guetta machte. In der Zukunft ist alles perfekt. Doch fast alle meine Leben sind weg. Nichts hat geklappt, weder Rappen noch Sportler. Na wenigstens hab ich einen fliegenden Corsa. Bin der letzte Lemming, der nicht gefallen ist. Der mit fünf Scheiben altes Brot am Teich sitzt. Roboterenten füttert, bin alter Mann. Das letzte Level bricht an. Und plötzlich ist er da. Setzt sich nachts um zwei neben mich an. 22.54 Uhr am Freitag. Meine Minuten sind gezählt nach Tremor. Allen ein schönes Wochenende. Eine schöne Woche. Bis kommenden Freitag. Nicht vergessen, morgen Rastatt Blittersdorf. Stadtteil Blittersdorf, ja? Lass uns nach Hause gehen. Da bin ich morgen, ha? Ja. Oho, wow. Ja, hey. Jetzt ist das einzige Fieber, das ich habe, das Disco-Fieber. Na klar. Wir schließen Bildungslücken. Hello, wherever you are you dancing? Das ist auch wieder so ein Spezialmischab nach Schwärmer. Der beatende Sound im Hintergrund von Irene Cara. Aber singen tut die Kesha. Ha! Alles nur rein studiomäßig gemacht. Größter Damenschuhverkäufer aller Zeiten. Unsere Zeit ist hier abgelaufen. Wo ist die Vergnügungsabteilung? für dich ist sie geschlossen. Earl, also auf keinen Fall kommst du daran. Ich bin Earl Bundy. Ja. Gerade hier bei Charlie. Wo seid ihr, Dumpfbacken? Ja, vom Radio hoffentlich, Earl. Ey, Nachtschwärmer. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Jetzt ärgert er mich wieder. Leider, Katrin, die hat sich einen Freestyle gewünscht aus La. Leider reicht es nicht mehr. Ich hol's nächste Woche nach, ja? Hey, stopp mal! Was war das denn? Volle Nippelsichtung. Wie bitte? Oh, das kann doch nicht wahr sein! There's no business like sau business. You never make me. Take your weight off of me. I know you're every man. da muss ich noch jemanden grüßen. Und zwar seine Facebook-Adresse ist j.k.scho. Also Chico. j.k.show. S-C-H-O. Ich sag's auch warum, also neben von Karlsruhe. Er hat eine Krippe selbst gebaut oder ist gerade dabei. Und ich habe das über Internet verfolgt. Super stark. Beispielhaft. Super. Ja, oder sagen, gute Nacht. Oh, gute Nacht, Leute. Ja, zu mir auch. Gute Nacht, mein Prinz. Dankeschön, Herr. Oh, gut. Yeah! So, Herrschaften, die Show ist damit zu Ende. Hoffentlich.